Escobar, der reichste und mächtigste Kokainboss der Welt, hatte als kleiner Gauner angefangen. Sein Kokainkartell hatte ihn zu einem unermesslich reichen und gefürchteten Mann gemacht. Escobar benutzte Gewalt und Mord, um sein Kokain in Umlauf zu bringen und seine Feinde einzuschüchtern. Je enger die Polizei die Schlinge zuzog, desto wahlloser wurden Escobars Angriffe. Im November 1989 beging er die schrecklichste Tat seiner kriminellen Karriere, die Sprengung einer Linienmaschine der Avianca Airlines. Alle 107 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Explosion der Avianca-Maschine war eine der größten Katastrophen, die Kolumbien je erlebte. Wer konnte zu einem derart hinterhältigen Anschlag fähig sein? Escobar und der Avianca-Flug werden in die Geschichte eingehen. Ich weiß von keinem anderen Kriminellen, der ein Linienflugzeug in die Luft gesprengt hat. Er rief bei der Regierung an und bedrohte Leute, alles vom selben Ort aus. Als die Polizei schließlich in das Gebäude eindrang, sprang er aus dem Fenster auf das Dach des Nachbargebäudes und wurde im Kreuzfeuer erschossen. Pablo Escobar, der reichste und mächtigste Kokainboss der Welt, hatte als kleiner Gauner angefangen. Sein Kokainkartell hatte ihn zu einem unermesslich reichen und gefürchteten Mann gemacht. Walk home, down goes around.